Und dann war dieser Herr da vom Rundfunk und hat zu mir gesagt, ich soll erzählen, wie es war, weil ich ein Kronzeuge bin und ich dabei war. Und dann habe ich zu dem Herrn gesagt, ich bin gerne bereit, alles zu erzählen, wie es war, weil ich dabei war. Und ich habe alles erzählt, wie es war, aber bis heute ist es noch nicht gesendet worden. Ich bin gespannt, ob sie es noch senden. Weil ich gesagt habe, ich kann mich ja noch genau erinnern, wie es damals war. Weil ich habe gesagt, wenn ich damals in dieser Zeit älter gewesen wäre, dann hätte ich dem Adolf Hitler auf alle Fälle die Prinzregententorte bezahlt. Weil man kann über den Hitler viel sagen, aber Zechbreller war er keiner. Nein, er hat Fehler gemacht. Das mit dem Rehmputsch hätte er nicht machen müssen. Und außerdem war er wirklich Vegetarier. Aber Zechbreller war er nicht. Man muss sich vorstellen, wie es tatsächlich war. Wir waren ja im Café Ernest, verstehen Sie, gesessen, und zwar heraußen, weil es ein schönes Wetter war. Wenn es nicht so schön gewesen wäre, dann wären wir ja hineingegangen. Und der Adolf Hitler ist ja ungefähr hier gesessen. Sehen Sie hier, an diesem Tisch, da ist er gesessen. Und er war so, ja, wie soll ich sagen, so dreimhappert. Ja, so, er war irgendwie so, ja, weil er war ja noch in Trance. Nein, er ist ja aus der Hypnose noch nicht heraus gewesen. Die hat er ja aus Pasewalk mitgebracht. Und die Prinzregententorte war schon da. Und dann hat er versucht, immer zu verstehen, was da drüben an dem Nebentisch gesprochen wurde. Da an diesem Tisch, da drüben, da war ja der Ludendorff mit den Offizieren und die haben sich über den Dolchstoß unterhalten. Aber der Adolf Hitler konnte nichts verstehen. Verstehen Sie, weil ich ungefähr hier war, hier an dem Tisch neben dem Hitler im Kinderwagen drin. Und ich habe immer geblärt, weil mich der Dolchstoß nicht interessiert hat. Und dann ist der Adolf Hitler, ich kann mich gut erinnern, zu mir persönlich hergekommen und hat zu mir gesagt, Duzi, Duzi, Duzi. Aber ganz normal, wie man mit einem Säugling redet. Also nicht so, wie er später dann geredet hat, so, Totsche, Totsche, Totsche. Nein, ganz normal. Ganz normal. Und ich muss sagen, wie es ist, ich war von dieser Persönlichkeit, von dieser Ausstrahlung so beeindruckt, dass ich dann ganz still war. Und in diese Stille hinein, in diese, sagen wir, akustische Bresche, ist der Hitler hinein und hat eine Gesprächspause beim Ludendorff benutzt und hat dann zu dem Ludendorff hinübergerufen, warten Sie, er hat gesagt, und das hat den Ludendorff begeistert. Das hat den Ludendorff elektrifiziert. Dann ist der Ludendorff aufgestanden und hat auch herübergerufen zu dem Adolf Hitler und hat gesagt, also wörtlich hat er gesagt, was ich sage, was ich mache. Und dann ist der Hitler der Adolf Hitler aufgestanden und hat sich an den Tisch von dem Ludendorff hingesetzt und hat dann mit ihnen über den Dolchstoß geredet. Und hat aber bei dieser, verstehen Sie, Erregung vergessen, die Prinzregententorte zu bezahlen. Und das war der Grund, warum er dann im Café Einers Lokalverbot bekommen hat. Aber das wurde ja dann 1933 wieder aufgehoben. Wissen Sie, im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, bin ich schon ein bisschen stolz, dass ich diese historische Verbindung überhaupt hergestellt habe. Ohne mich wäre das nie. Sie verstehen schon. Und das habe ich dem Herrn vom Rundfunk auch gesagt. Ich habe schon gesagt, wissen Sie, ich kann so viel erzählen, wen habe ich in meinem Leben nicht alles noch kennengelernt. Alles historisch. Ich habe noch selber den Fritz Benscher habe ich gekannt. Fritz Benscher habe ich noch gekannt. Verstehen Sie? Nein? Und den Lou van Burg auch. Und die gesamte Familie Häselbach. Alles schwarz auf weiß. Und den Franz Josef Strauß kannte ich auch. Ich kannte ihn gut. Also er mich nicht. Aber ich habe ihn gut gekannt. Und von dem Sohn Max habe ich ein Autogramm, das habe ich noch beim Händlern bekommen. Und überhaupt, die Tochter nicht, die Monika Hollmeier habe ich nicht kennengelernt, schade. Nein, leider nicht, weil wenn sie mich gekannt hätte, sagen wir mal, dann hätte sie mich vielleicht auch erpresst. Ja. Wie die anderen auch. Aber nein, dann wäre ich vielleicht irgendwie dann auch eine Leiche im Keller geworden. Oder, nein, keine Leiche, aber vielleicht eine Art Untoter. Ich weiß es nicht. Dann verstehen Sie mich. Ich kann so viel erzählen, weil ich so viel und habe das dem Herrn vom Rundfunk gesagt. Ich habe... Aber wenn ich heute irgendjemand etwas erzähle, dann sagen die Leute nur noch, tut sie zu mir.